Das zweiwöchige Training in der Umgebung von Stützpunkt Miami kostete uns letzten Endes 11 Menschenleben. 12, wenn man Dahlquist mitzählte. Wenn du den Rest deines Lebens ohne Beine und mit nur einem Arm verbringen musst, kommt das dem Tod schätzungsweise ziemlich nahe. Foster geriet unter eine Steinlawine und Freeland hatte einen Anzugdefekt, so dass er steinhart gefror, bevor wir ihn nach drinnen tragen konnten. Die meisten anderen Opfer waren Leute, die ich weniger gut kannte, aber alle Todesfälle schmerzten, und sie schienen eher unsere Angst als unsere Vorsicht zu steigern. Nun also die Nachtseite. Eine kleine Maschine brachte je 20 von uns hinüber und setzte uns neben einem Stapel von Baumaterial ab, den sie zuvorkommenderweise in einem Teich aus flüssigem Helium versenkt hatten. Wir benutzten Enterhaken, um das Zeug rauszufischen. Es war gefährlich, in dem Tümpel rumzuwarten, weil sich das Helium überall festsetzte und kein Mensch wissen konnte, was sich auf dem Grund verbarg. Wenn einer Pech hatte, geriet er auf eine Platte mit gefrorenem Wasserstoff. Ich hatte vorgeschlagen, den Teich mit unseren Laserpistolen zum Verdampfen zu bringen. Aber nach 10 Minuten konzentrierten Feuers hatte sich der Heliumspiegel kaum gesenkt. Lampen waren wegen der Entdeckungsgefahr verboten, aber das Sternenlicht reichte aus, wenn wir unsere Restlichtgeräte auf Stufe 3 oder 4 hochfuhren. Allerdings brachte jede zusätzliche Verstärkung einen Verlust an Schärfe mit sich. Bei Stufe 4 sah die Landschaft wie ein grobes Schwarz-Weiß-Gemälde aus, und die Namen auf den Helmen ließen sich nur aus nächster Nähe entziffern. Allerdings war die Landschaft auch nicht allzu reizvoll. Sie bestand aus einem halben Dutzend mittelgroßer Meteoritenkrater, alle genau gleich hoch, mit flüssigem Helium gefüllt, und der Andeutung einer mickrigen Hügelkette am Horizont. Der holprige Boden hatte die Beschaffenheit gefrorener Spinnweben. Bei jedem Schritt brachen die Stiefel mit einem Knirschen zentimetertief in das Zeug ein. Ein nerviges Geräusch. Wir brauchten fast den ganzen Tag, um alle Baumaterialien aus dem Teich zu fischen. Wir hatten abwechselnd Ruhepausen, die wir im Stehen sitzen oder auf dem Bauch liegend verbrachten. Da mir keine dieser Positionen behagte, tat ich mein Möglichstes, um den Bau des druckfesten Bunkers voranzutreiben. Wir konnten das Ding nicht unterirdisch anlegen, es würde sich nur mit flüssigem Helium füllen, und errichteten deshalb als erstes ein isoliertes Fundament aus 3 Lagen, Permaplast mit Vakuum dazwischen. Ich war für die Dauer des Unternehmens zum Unteroffizier ernannt worden und befehligte ein 10-köpfiges Arbeitsteam. Wir transportierten die Permaplastschichten gerade zum Bauplatz, 2 Mann pro Lage reichten locker, als einer meiner Leute ausrutschte und auf den Rücken fiel. »Verdammt, Singer, pass gefälligst auf!« Solche Missgeschicke hatten bereits zu 2 Todesfällen geführt. »Tut mir leid. Ich bin ganz schön erledigt. Soll nicht wieder vorkommen.« »Ja, schon gut.« Er kam ohne fremde Hilfe auf die Beine, passte die Permaplastschicht zusammen mit seinem Partner ein und machte sich auf den Weg, um die nächste zu holen. Ich behielt Singer im Auge. Ein paar Minuten später wankte er, was in einem Anzug mit kybernetischen Elementen gar nicht so einfach ist. »Singer! Melde dich bei mir, sobald du die Last abgesetzt hast.« »Okay.« Er quälte sich durch den Job und kam dann wie ein alter Mann angeschlurft. »Lass mich mal deine Werte sehen.« Ich öffnete die Klappe im Brustteil seines Anzugs, hinter der sich der Monitor mit den medizinischen Daten verbarg. Seine Körpertemperatur war 2 Grad über normal. Blutdruck und Puls zeigten sich ebenfalls erhöht, blieben aber deutlich unter dem roten Bereich. »Bist du krank oder was?« »Herr Gott, Mandela, mir fehlt nichts weiter. Ich bin bloß müde und seit dem Sturz ein wenig taumelig.« Mit dem Kinn schaltete ich das Funkgerät auf die Frequenz, die unserem Arzt und seinen Sanitätern vorbehalten waren. »Doc, hier spricht Mandela. Könnten Sie mal kurz vorbeischauen?« »Klar. Wo sind Sie?« Ich winkte und er kam vom Heliumteich zu uns herüber. »Was gibt es?« Ich zeigte ihm Singers Werte. Er wusste, was all die anderen kleinen Skalen und Zahlen bedeuteten, deshalb dauerte es eine Weile, bis er fertig war. »Soweit ich es beurteilen kann, Mandela, hat er leicht erhöhte Temperatur, mehr nicht.« »Herrgott, das hätte ich euch auch sagen können«, meinte Singer. »Vielleicht sollten Sie mal seinen Anzug vom Klempner checken lassen.« Wir hatten 2 Leute, die einen Schnellkurs für die Wartung und Instandhaltung der Kampfanzüge gemacht hatten. Sie waren unsere Klempner. Ich wählte die Nummer von Sanchez und bat ihn, mit seinem Werkzeug vorbeizukommen. »Dauert noch ein paar Minuten, Mandela, ich trage gerade ein Brett.« »Dann leg es ab und mach Dampf.« Ein merkwürdiges Unbehagen hatte mich erfasst. Während wir auf Sanchez warteten, untersuchten der Arzt und ich Singers Anzug. »Oh, oh«, sagte Doc Jones. »Sehen Sie sich das an.« Er deutete auf eine Stelle an der Rückenpartie des Anzugs. Zwei Rippen des Wärmeaustauschers waren verbogen. »Was ist los?«, fragte Singer. »Du bist wohl auf den Wärmeaustauscher gefallen, stimmt's?« »Klar, das muss es sein. Offenbar funktioniert er nicht mehr optimal.« »Ich fürchte, er funktioniert überhaupt nicht mehr«, sagte der Doktor. Sanchez kam mit seinem Werkzeugkasten, und wir erzählten ihm, was geschehen war. Er sah sich den Wärmeaustauscher an, schloss ein Prüfgerät an, und auf dem winzigen Monitor erschien ein digitaler Wert. Ich hatte keine Ahnung, was das Ding gemessen hatte, aber das Ergebnis enthielt eine Null vor dem Komma und jede Menge Nullen dahinter. Dann hörte ich ein leises Knacken, als Sanchez meine Privatfrequenz einschaltete. »Unteroffizier, der Typ ist so gut wie tot.« »Was? Kannst du das verdammte Ding denn nicht in Ordnung bringen?« »Doch, vielleicht schon. Aber nur, wenn ich es zerlege, und das geht hier nicht.« »Hey, Sanchez!« Singer meldete sich auf der allgemeinen Frequenz. »Hast du schon was rausgefunden?« Seine Stimme klang keuchend. Klick. »Nun mach dir nicht gleich ins Hemd, Mann. Wir arbeiten dran.« Klick. »Er hält nicht durch, bis wir den Bunker druckdicht haben, und ich kann auf keinen Fall von der Außenseite des Anzugs am Wärmeaustauscher arbeiten.« »Du hast doch einen Ersatzanzug.« »Sogar zwei, von der Sorte, die jedem passen. Aber es gibt keine Möglichkeit zum Umsteigen, oder denkst du?« »Genau. Los, wärm einen der Anzüge auf.« Ich schaltete auf die allgemeine Frequenz zurück. »Pass auf, Singer, wir müssen dich aus deinem Anzug herausholen. Sanchez hat einen in Reserve, aber um dich da reinzukriegen, müssen wir eine Art Gehäuse um dich bauen. Verstehst du mich?« »Aha.« »Hör zu. Wir umgeben dich mit einem Kasten und verbinden ihn mit dem Lebenserhaltungssystem. Auf diese Weise kannst du atmen, während du umsteigst.« »Hört sich ziemlich kompliziert an.« »Halb so wild, wenn du mitspielst. Komm jetzt einfach mit.« »Es geht gleich wieder, Mann, wenn du mich ausruhen lässt.« Ich nahm ihn am Arm und führte ihn zur Baustelle. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Doc Jones stützte ihn auf der anderen Seite, und gemeinsam bewahrten wir ihn vor dem Fallen. »Unteroffizier Ho, hier Mandela.« Ho war für die Lebenserhaltungssysteme zuständig. »Mach's kurz, Mandela, ich habe alle Hände voll zu tun.« »Du wirst gleich noch ein paar Hände mehr brauchen.« Ich umriss mit wenigen Worten das Problem. Während ihre Gruppe in fieberhafter Eile das LES umbaute, für unsere Zwecke reichte ein Luftschlauch und ein Heizgerät, befahl ich meinen Leuten, 6 Platten Permaplast zu holen, damit wir einen Kasten um Singer und den Ersatzanzug bauen konnten. Das Ding würde wie ein Riesensarg aussehen, 2 Meter breit und hoch und 6 Meter lang. Wir stellten den Anzug auf die Platte, die als Boden des Sargs dienen sollte. »Okay, Singer, es geht los.« Keine Antwort. »Singer!« Er stand da und rührte sich nicht. Doc Jones überprüfte die Werte. »Er ist weg, Mann, bewusstlos.« Meine Gedanken rasten. Im Kasten war vielleicht knapp Platz für eine zweite Person. »Fassen Sie mit an, Doc.« Wir nahmen Singer an den Schultern und Beinen und legten ihn vorsichtig neben dem Fußende des leeren Anzugs auf die Platte. Dann legte ich mich über den Anzug. »Okay, mach das Ding dicht.« »Hören Sie, Mandela, eigentlich sollte ich in die Kiste steigen.« »Unsinn, Doc, das ist mein Job. Der Mann gehört zu meiner Gruppe.« Das klang irgendwie unecht. William Mandela, der Held in einem Kitschroman. Sie stellten eine Platte hochkant auf den Boden. Sie hatte 2 Öffnungen für LES und Abluft und begannen sie mit einem dünnen Laserstrahl festzuschweißen. Auf der Erde hätten sie einfach einen Spezialkleber verwendet, aber die einzige Flüssigkeit hier war Helium, und Helium besitzt zwar viele tolle Eigenschaften, aber ganz bestimmt nicht die eines Klebstoffs. Nach etwa 10 Minuten waren wir von allen Seiten ummantelt. Ich konnte das Summen des LES hören und schaltete zum ersten Mal nach der Landung auf der Nachtseite die Helmlampe ein. Das grelle Licht ließ mir purpurne Flecke vor den Augen kreisen. »Mandela, hier ho! Bleib mindestens 2 bis 3 Minuten in deinem Anzug. Wir leiten Warmluft ein, aber im Moment kommt sie noch flüssig aus den Abluftschlitzen.« Ich wartete, und allmählich lösten sich die purpurnen Flecken auf. »Gut. Es ist immer noch kalt, aber du kannst jetzt aussteigen.« Ich öffnete meinen Anzug. Er ließ sich nicht ganz aufklappen, aber es fiel mir nicht allzu schwer, mich durch den Schlitz zu quetschen. Das Material war noch immer so kalt, dass etwas Haut von den Fingern und meinem Hinterteil daran haften blieb. Ich musste mit den Füßen voraus durch den Sarg kriechen, um zu Singer zu gelangen. Da ich mich von meiner Helmlampe entfernte, wurde es rasch dunkler. Als ich seinen Anzug öffnete, schlug mir ein Schwall heißer, stinkender Luft entgegen. Im trüben Lichtschein sah ich, dass seine Haut dunkelrot und fleckig war. Er atmete flach und sein Herz schlug viel zu schnell. Zuerst hakte ich die Entleerungsschläuche aus, ein unangenehmes Geschäft, dann die Biosensoren. Und dann stand ich vor dem Problem, ihn aus den Ärmeln zu befreien. Wenn man das selbst macht, ist es ziemlich einfach. Man windet sich hin und her, bis der Arm freikommt. Einem anderen dabei zu helfen, ist weit schwieriger. Ich musste Singer den Arm nach hinten drehen und dann darunter fassen und den schweren Ärmel entsprechend bewegen. Das Ganze kostete allerhand Muskelkraft. Sobald ein Arm frei war, ging es leichter. Ich stemmte die Füße gegen die Schultern des Anzugs und zog an seinem freien Arm. Er glitt wie eine Auster aus ihrer Schale. Ich klappte den Ersatzanzug auf, und nach einigem Zerren und Schieben gelang es mir, seine Beine hineinzubekommen. Ich hakte die Biosensoren und den vorderen Entleerungsschlauch ein. Den hinteren Schlauch anzubringen, war einfach zu kompliziert. Das musste er nach dem Erwachen selbst besorgen. Zum x-ten Mal schickte ich ein Dankgebet zum Himmel, dass ich keine Frau war. Unsere Mädels brauchten zwei von diesen verdammten Klempnerkonstruktionen, während ich mit einer und einem einfachen Schlauch auskam. Ich machte mir nicht die Mühe, ihm die Ärmel überzustreifen. Der Anzug war nur eine Notlösung. Für jeden normalen Einsatz benötigte man eine maßgeschneiderte Hülle. Singers Augenlider begannen zu flattern. »Mandela, wo zum Teufel?« Ich erklärte ihm langsam, was geschehen war, und er schien das meiste davon zu kapieren. »Ich werde jetzt deinen Anzug schließen und in meinen eigenen zurückklettern. Dann lösen die anderen eine Seite des Kastens und ich ziehe dich raus, alles klar?« Er nickte. Komisch sowas. Wenn man im Inneren eines Anzugs nickt oder die Achseln zuckt, wirkt das ziemlich nichtssagend. Ich kroch in meinen eigenen Anzug zurück, befestigte alle Anschlüsse und schaltete die allgemeine Frequenz ein. »Doc, ich glaube, er kommt durch. Ihr könnt uns jetzt rauslassen.« »Wird gemacht.« Die Stimme von Ho. Das Summen des LES wich einem Rattern, dann einem gleichmäßigen Stampfen. Offenbar stellten sie im Innern des Kastens ein Vakuum her, um eine Explosion zu verhüten. Eine Ecke der Verbindungsnaht glühte rot, dann weiß, und ein greller Lichtstrahl schoss durch das Gehäuse, keinen halben Meter von meinem Kopf entfernt. Ich wich zurück, so gut es ging. Der Strahl glitt die Naht entlang um drei Ecken, bis er die Stelle erreicht hatte, wo er mit der Arbeit begonnen hatte. Die Stirnseite des Kastens fiel heraus und zog ein paar Fäden geschmolzenen Kunststoffs mit. »Warte, bis das Zeug hart ist, Mandela.« »Für wie dämlich hältst du mich, Sanchez?« »Hier!« Jemand warf mir ein Seil zu. Das war echt besser, als Singer allein aus dem engen Kasten herauszuziehen. Ich schlang den Strick unter seinen Armen durch und verknotete ihn. Dann kletterte ich ins Freie, um den anderen zu helfen, was vollkommen blödsinnig war, denn sie hatten schon ein Dutzend Leute zum Tauziehen aufgestellt. Singer kam unversehrt heraus und konnte sich aus eigener Kraft aufsetzen, als Doc Jones seine Werte ablas. Die Leute fragten mich aus und beglückwünschten mich, als Ho plötzlich zum Horizont deutete und rief, »Da! Seht mal!« Es war ein schwarzes Schiff, das rasch näher kam. Ich hatte gerade noch Zeit für den empörten Gedanken, dass der angekündigte Angriff doch erst in den letzten Tagen unseres Aufenthalts erfolgen sollte. Dann befand sich die Maschine direkt über uns. Wir warfen uns alle instinktiv zu Boden, aber das Schiff griff nicht an. Es zündete Bremsraketen, ging tiefer und landete auf Kufen. Dicht neben der Baustelle kam es zum Stehen. Inzwischen hatte sich jeder seinen Reim auf das Geschehen gemacht, und wir standen reichlich belämmert herum, als die beiden in Anzüge gehüllten Gestalten aus der Maschine kletterten. Eine vertraute Stimme knatterte in den Kopfhörern. »Alle sahen uns kommen, aber nicht ein einziger reagierte mit Laserfeuer. Es hätte zwar nichts genützt, aber es wäre zumindest ein Hinweis auf eine Spur von Kampfgeist gewesen. Sie haben noch knapp eine Woche Zeit, ehe es ernst wird, und da der Feldwebel und ich von jetzt an hier sind, werde ich dafür sorgen, dass sie etwas mehr Lebenswillen zeigen. Unteroffizier auf Zeit, Potter!« »Hier, Sir!« »Ordnen Sie 12 Mann zum Ausladen ab. Wir haben 100 kleine Roboterdrohnen für Zielübungen mitgebracht, damit sie wenigstens die Chance zur Gegenwehr bekommen, wenn der Feind erscheint. Und beeilen Sie sich! Wir haben genau 30 Minuten, bevor das Schiff wieder nach Miami startet.« Ich schaute auf die Uhr, und es waren eher 40 Minuten. Die Anwesenheit des Hauptmanns und des Feldwebels machte genau genommen keinen großen Unterschied. Wir blieben auf uns selbst gestellt. Sie waren lediglich als Beobachter gekommen. Sobald wir den Boden ausgelegt hatten, dauerte es nicht länger als einen Tag, den Bunker aufzubauen. Es war ein grauer, nichtssagender Kasten mit vier Fenstern und der Luftschleusenblase. Auf dem Dach befand sich ein schwenkbarer Gigawatt-Laser. Der Operator, man konnte ihn schlecht als Kanonier bezeichnen, saß an seinem Bedienungspult, unter jeder Handfläche einen Totmann-Knopf. Solange er einen dieser Sicherheitsschalter heruntergedrückt hielt, feuerte die Laserkanone nicht, ließ er los. Dann zielte sie automatisch auf jedes bewegte Flugobjekt im Luftraum und feuerte selbsttätig. Zur Früherkennung und Ortung feindlicher Ziele war neben dem Bunker eine kilometerhohe Antennenanlage installiert. Angesichts der Tatsache, dass der Horizont so nahe und die menschlichen Reflexe so langsam waren, erschien das als die einzig erfolgsversprechende Verteidigungsmethode. Man konnte den Laser nicht vollautomatisch steuern, da theoretisch die Möglichkeit bestand, dass auch friedliche Schiffe auftauchten. Der Zielcomputer konnte die Reihenfolge von bis zu 12 gleichzeitig auftauchenden Zielobjekten selbst bestimmen, wobei er in der Regel zuerst die größten ins Visier nahm. Und er würde alle 12 innerhalb einer halben Sekunde abschießen. Die Einrichtung war gegen Feindfeuer zum Teil durch eine hochwirksame Ablationsschicht geschützt, die alles bis auf den Operator überzog. Aber schließlich gab es noch die Totmann-Knöpfe. Ein Mann oben, der über 80 Leute unten im Bunker wachte. Die Armee verstand sich auf diese Zahlenspiele. Sobald der Bunker fertig war, blieb die Hälfte von uns ständig im Stützpunkt zurück und war sich durchaus ihrer Funktion als Ziele bewusst, während die andere Hälfte zu Manövern ausrückte. Ungefähr 4 Kilometer vom Stützpunkt entfernt gab es einen großen See aus gefrorenem Wasserstoff. Zu unseren wichtigsten Manöverübungen gehörte es, sich auf diesem trügerischen Zeug fortzubewegen. Es war nicht allzu schwierig. Da man auf der Oberfläche weder stehen noch gehen konnte, musste man sich auf den Bauch legen und vorwärts schlittern. Wenn man jemanden hatte, der einen vom Ufer aus anschubste, war es kein Problem, in Fahrt zu kommen. Wenn nicht, musste man sich mit Händen und Füßen von der schlüpfrigen Oberfläche abstoßen, bis daraus eine Art Stotterbewegung wurde. Einmal in Schwung glitt man dahin, bis die Eisfläche zu Ende war. Man konnte seinen Kurs durch Einstemmen einer Hand und eines Fußes leicht nach links oder rechts korrigieren. Aber ein Abbremsen und Anhalten war auf diese Weise nicht möglich. Daher empfahl es sich, kein allzu schnelles Tempo anzuschlagen und so am anderen Ufer anzukommen, dass der Aufprall nicht unbedingt vom Helm abgefangen wurde. Wir gingen noch einmal all die Dinge durch, die wir schon auf der Tagseite geübt hatten: Schießübungen, Sprengen, Angriff und Verteidigung. Auch ließen wir in unregelmäßigen Abständen Drohnen gegen den Bunker los. So erhielten die Operator 10 bis 15 Mal pro Tag Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit im Loslassen der Totmann-Knöpfe zu demonstrieren, sobald das Warnlicht die Annäherung von Flugobjekten meldete. Wie alle anderen hatte auch ich 4 Stunden lang dieses Vergnügen. Meine Nerven flatterten, aber nur bis zum ersten Angriff. Dann merkte ich, dass wirklich nichts dabei war. Das Warnlicht blinkte, ich ließ die Armlehnen los, die Kanone zielte, und als die Drohne über den Horizont kam, st! Ein hübsches Farbenspiel, als das geschmolzene Metall durch das Dunkel sprühte. Ansonsten nicht allzu aufregend. Deshalb machte sich niemand von uns gesteigerte Sorgen wegen der näher rückenden Abschlussübung. Wir gingen einfach davon aus, dass sich alles wie gehabt abspielen würde. Am 13. Tag griff Stützpunkt Miami mit 2 Lenkwaffen an, die mit 40 Kilometern pro Sekunde gleichzeitig aus entgegengesetzten Richtungen über den Horizont kamen. Die erste zerlegte der Laser mühelos in ihre Atome, aber die zweite kam bis auf 8 Kilometer an den Bunker heran, ehe sie getroffen wurde. Wir kehrten gerade von einem Manöver zurück und waren noch 1 Kilometer vom Bunker entfernt. Ich hätte nichts mitgekriegt, wenn ich im Moment des Angriffs nicht gerade zufällig zum Stützpunkt hinübergeschaut hätte. Die zweite Drohne explodierte in einem Schauer von geschmolzenen Trümmern, der direkt auf den Bunker zukam. 11 Splitter schlugen ein. Das ist der Ablauf der Ereignisse, wie wir ihn später rekonstruierten. Das erste Opfer war Mejima, die von allen heiß umschwärmte Mejima. Sie wurde von einem großen Splitter in Kopf und Rücken getroffen und war auf der Stelle tot. Durch den plötzlichen Druckabfall im Innern des undicht gewordenen Bunkers schaltete das ULS sofort auf Höchstleistung. Friedman, der zufällig vor dem Ansaugstutzen der Klimaanlage stand, wurde so heftig gegen die gegenüberliegende Wand geschleudert, dass er das Bewusstsein verlor. Er starb an der Dekompression, bevor ihn die anderen zu seinem Anzug bringen konnten. Den übrigen gelang es, sich durch den Sturm zu kämpfen und in die Anzüge zu schlüpfen. Nur Garcia nützte das nichts, weil sein Anzug durchlöchert worden war. Als wir eintrafen, hatten sie bereits das LES ausgeschaltet und verschweißten die Löcher in der Wand. Ein Mann versuchte zusammenzuscharren, was von Mejima übrig geblieben war. Ich konnte ihn schluchzen und würgen hören. Garcia und Friedman waren bereits zur Bestattung nach draußen gebracht worden. Der Hauptmann übernahm Potters Reparaturtrupp und Feldwebel Cortez führte den schluchzenden Mann in eine Ecke und kam allein zurück, um die Spuren von Mejima zu entfernen. Er befahl niemandem, ihm dabei zu helfen, und niemand meldete sich freiwillig. Zum Abschluss der Ausbildung wurden wir ohne große Umstände in ein Schiff gestopft, die Earth's Hope, die uns bereits nach Charon gebracht hatte und mit etwas mehr als einem G nach Sterntor geschafft. Die Reise schien endlos, etwa ein halbes Jahr subjektiver Zeit und entsprechend langweilig, aber wegen der sanfteren Beschleunigung für die Knochen leichter zu ertragen als der Flug nach Charon. Hauptmann Stott hämmerte uns die Theorie ein, Tag für Tag, und beschäftigte uns im Fitnessraum, bis wir alle fix und fertig waren. Sterntor 1 war eine negative Steigerung von Charons Nachtseite. Der Stützpunkt auf Sterntor 1 konnte Miami nicht das Wasser reichen. Er war nur unwesentlich größer als der Bunker, den wir auf der Nachtseite errichtet hatten, und wir mussten über eine Woche kräftig mit anpacken, um die Anlage zu erweitern. Die Leute vor Ort freuten sich riesig über unsere Ankunft, vor allem die beiden Frauen, die ein wenig mitgenommen aussahen. Wir quetschten uns in die viel zu kleine Mannschaftsmesse, wo Major Williamson, der Stützpunktkommandant von Sterntor 1, ein paar beunruhigende Neuigkeiten für uns bereithielt. »Machen Sie es sich bequem, aber nicht auf den Tischen, wenn ich bitten darf. Am Boden ist genug Platz. Ich weiß recht gut, was Sie eben auf Charon durchgemacht haben, und ich will auch nicht behaupten, dass die Ausbildung gänzlich umsonst war, aber an Ihrem nächsten Einsatzort werden Sie völlig andere Bedingungen vorfinden. Zum Beispiel weit höhere Temperaturen.« Er machte eine Pause, damit sich die Worte setzen konnten. »Aleph Aurigae, der erste Kollapsar, der je entdeckt wurde, ist Teil eines Doppelsystems und umkreist den Normalstern Epsilon Aurigae in einem Zyklus von 27 Jahren. Der Gegner unterhält in dem System einen Einsatzstützpunkt, nicht auf einer regulären Durchgangswelt von Aleph, sondern auf einem Planeten, der zu Epsilon gehört. Wir wissen nicht viel über diesen Planeten. Er benötigt 745 Tage für seinen Orbit um Epsilon, ist etwa ein Viertel kleiner als die Erde und besitzt eine Albedo von 0,8, was auf eine geschlossene Wolkendecke hinweist. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Temperaturen an der Oberfläche herrschen, aber der Abstand zu Epsilon lässt vermuten, dass sie um einiges höher sind als auf der Erde. Natürlich wissen wir nicht, ob sie auf der Tagseite oder auf der Nachtseite arbeiten, kämpfen werden, am Äquator oder in Polnähe. Es ist kaum anzunehmen, dass die Atmosphäre für uns Menschen verträglich ist. Jedenfalls werden Sie in Ihren Anzügen bleiben. Damit sind Sie über Ihr Ziel praktisch ebenso umfassend informiert wie ich. Irgendwelche Fragen?« »Sir«, fragte Stein mit gedehnter Stimme, »ist denn wenigstens bekannt, was wir dort tun sollen?« Williams zuckte die Achseln. »Das liegt bei Ihrem Hauptmann und Ihrem Feldwebel und dem Kommandanten der Earth's Hope. Vielleicht auch noch beim logistischen Computer des Schiffs. Unsere Daten reichen einfach noch nicht aus, um einen Einsatzplan für Sie auszuarbeiten. Vielleicht kommt es zu langen, blutigen Kämpfen. Vielleicht reicht es auch, wenn Sie einfach landen und den feindlichen Stützpunkt besetzen. Möglicherweise wollen uns die Taurier ein Friedensangebot unterbreiten.« Cortez schnaubte verächtlich. »In diesem Fall wären Sie einfach ein Pluspunkt für unsere Verhandlungsposition.« Er warf Cortez einen milden Blick zu. »Niemand kann es mit Gewissheit sagen.« Die Orgie an diesem Abend verlief zünftig, aber es war, als versuchte man mitten in einer lauten Strandfete etwas Schlaf zu finden. Wegen der beengten Raumverhältnisse mussten wir alle in der Mannschaftsmesse schlafen. Sie hängten ein paar Decken und Laken auf, um den Schein der Privatsphäre notdürftig zu wahren, und dann stürzten sich die 18 sexhungrigen Männer des Stützpunkts auf unsere Frauen, die entsprechend den militärischen Gepflogenheiten und Gesetze weder gebunden noch prüde waren, im Moment aber nur den Wunsch hatten, wieder mal auf festem Boden auszuschlafen. Die 18 Männer trieben den Partnertausch auf die Spitze, und ihre Leistung war beeindruckend, zumindest was die Quantität betraf. Einige von uns funktionierten das Ganze zu einem Wettbewerb um und machten sich einen Spaß daraus, die besonders begabten Teilnehmer lauthals anzufeuern. Am nächsten Morgen und an jedem weiteren Morgen auf Sterntor 1 wankten wir aus den Betten und in unsere Anzüge, um draußen am neuen Flügel mitzuarbeiten. Sterntor war wegen seiner günstigen Lage zum taktischen und logistischen Hauptquartier des Feldzugs ausersehen und sollte einmal Tausende von Menschen sowie ein halbes Dutzend schwere Kreuzer von der Kategorie der Earth's Hope aufnehmen. Als wir ankamen, bestand der Stützpunkt aus 2 Baracken und 20 Mann. Als wir aufbrachen, waren es 4 Baracken und 20 Mann. Verglichen mit der Schufterei auf Charons Nachtseite verdiente die Arbeit kaum diesen Namen. Hier gab es Licht im Überfluss und nach 8 Stunden Arbeit jeweils 16 Stunden Freizeit. Außerdem keinen Drohnenangriff als Abschlussexamen. Als wir mit der Fähre zur Hope zurückkehrten, war keiner sonderlich begeistert über die Abreise, obwohl einige der gefragteren Mädels erklärten, es sei nicht schlecht, wieder mal richtig auszuschlafen. Sterntor sollte unser letzter, einfacher Auftrag vor dem Krieg mit den Tauriern sein. Und wie Major Williamson gleich am ersten Tag gesagt hatte, man konnte nicht vorhersagen, was uns dabei erwartete. Außerdem hatten die meisten von uns ein flaues Gefühl wegen des bevorstehenden Kollapsarsprungs. Man hatte uns versichert, dass wir überhaupt nichts merken würden. Von Anfang bis Ende freier Fall. Sonst nichts. Aber ich hegte meine Zweifel. In Physik hatte ich die üblichen Kurse zu den Gravitationsgesetzen und der allgemeinen Relativitätstheorie belegt. Es gab zu jener Zeit nur spärliches Anschauungsmaterial. Sterntor war gerade erst entdeckt worden, als ich zur Schule kam. Aber das mathematische Modell erschien logisch genug. Der Kollapsar Sterntor hatte eine perfekte Kugelgestalt, deren Radius circa 3 Kilometer betrug, und verharrte für alle Zeiten im Zustand des Gravitationskollapses. Das hieß in der Theorie, dass seine Oberfläche mit fast Lichtgeschwindigkeit zum Zentrum hingezogen wurde, dass er, anders ausgedrückt, in sich zusammenstürzte. Die Relativität sorgte dafür, dass zumindest die Illusion seiner Existenz gewahrt blieb. In der gleichen Weise, wie jede Realität illusorisch und vom Betrachter abhängig wird, wenn man sich mit der allgemeinen Relativitätslehre befasst. Oder mit Buddhismus. Oder mit dem Sinn der Wehrpflicht. Jedenfalls gab es einen theoretischen Punkt in der Raumzeit, wo sich das eine Ende unseres Schiffs dicht über dem Kollapsar und das andere Ende etwa 1 Kilometer entfernt in unserem Bezugrahmen befand. In jedem vernünftigen Universum musste so etwas Spannungen aufbauen, die das Schiff in Stücke rissen und uns in ein paar Millionen Kilogramm entartete Materie auf der theoretischen Oberfläche verwandelten, die entweder für den Rest der Ewigkeit ins Nichts hinausjagte oder in der nächsten Trillionstelsekunde ins Zentrum des Kollapsars sackte. Aber sie behielten recht. Wir hoben von Sterntor 1 ab, machten ein paar Kurskorrekturen und blieben etwa 1 Stunde lang im freien Fall. Dann ertönte ein akustisches Signal und wir sanken mit gleichmäßigen 2G negativer Beschleunigung in unsere Konturen liegen. Wir befanden uns in feindlichem Territorium.